Ja, hallo und wieder einmal ist es soweit mit der 124. Sendung von Soulfinger. Wir haben einen Meilenstein vorbereitet in unserer Serie Specials auf dem verrückten Musikmagazin. Und zwar handelt es sich das mal um ein Special, um eine Computergruppe, die sich C-Trucks nennt. Sie werden sich nachher selber vorstellen. Und all die Musik, die wir jetzt dazwischen hören, während der ganzen Sendung, ist auch von ihnen selber gemacht. Wie